Strukturen. Übung 15. Hören Sie die Sätze genau. Welche Antwort passt? Kreuzen Sie an. 1. Tragen Sie uns in die Liste ein? Wir möchten auch am Spanischkurs teilnehmen. 2. Geben Sie mir bitte 2 Filme. 3. Wann fängt der Kurs heute an?